Vierter Teil von Irrungen, Wirrungen von Theodor Fontane. 10. bis 12. Kapitel. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 10. Kapitel. Es dunkelte schon, als man wieder vor der Wohnung der Frau Nimptsch war und Botho, der seine Heiterkeit und gute Laune rasch zurückgewonnen hatte, wollte nur einen Augenblick noch mit hineinsehen und sich gleich danach verabschieden. Als ihn Lene jedoch an allerlei Versprechungen und Frau Dörr mit Betonung und Augenspiel an das noch ausstehende Vielliebchen erinnerte, gab er nach und entschloss sich, den Abend über zu bleiben. »Das ist recht«, sagte die Dörr, »und ich bleibe nun auch. Das heißt, wenn ich bleiben darf und bei dem Vielliebchen nicht störe, denn man kann doch nie wissen. Und ich will bloß noch den Hut nach Hause bringen und den Umhang. Und dann komme ich wieder.« »Gewiss müssen Sie wiederkommen«, sagte Botho, während er ihr die Hand gab. »So jung kommen wir nicht wieder zusammen.« »Nein, nein«, lachte die Dörr, »so jung kommen wir nicht wieder zusammen. Und ist auch eigentlich ganz unmöglich, und wenn wir auch morgen schon wieder zusammenkämen, denn ein Tag ist doch immer ein Tag und macht auch schon was aus. Und deshalb ist es ganz richtig, dass wir so jung nicht wieder zusammenkommen, und muss sich jeder gefallen lassen.« In dieser Tonart ging es noch eine Weile weiter, und die von niemandem bestrittene Tatsache des täglichen Älterwerdens gefiel ihr so, dass sie dieselbe noch einige Male wiederholte. Dann erst ging sie. Lene begleitete sie bis auf den Flur, Botho seinerseits aber setzte sich neben Frau Nimptsch und fragte, während er ihr das von der Schulter gefallene Umschlagetuch wieder umhing, ob sie noch böse sei, dass er ihr die Lene wieder auf ein paar Stunden entführt habe. Aber es sei so hübsch gewesen, und oben auf dem Pedenhaufen, wo sie sich ausgeruht und geplaudert hätten, hätten sie der Zeit ganz vergessen. »Ja, die Glücklichen vergessen die Zeit«, sagte die Alte. »Und die Jugend ist glücklich und ist auch gut so und soll so sein. Aber wenn man alt wird, lieber Herr Baron, da werden einem die Stunden lang und man wünscht sich die Tage fort und das Leben auch.« »Ach, das sagen Sie so, Mutterchen, alt oder jung, eigentlich lebt doch jeder gern. Nicht wahr, Lene, wir leben gern.« Lene war eben wieder vom Flur her in die Stube getreten und lief wie getroffen von dem Wort auf ihn zu, und umhalste und küßte ihn und war überhaupt von einer Leidenschaftlichkeit, die ihr sonst ganz fremd war. »Lene, was hast du nur?« Aber sie hatte sich schon wieder gesammelt und wehrte mit rascher Handbewegung seine Teilnahme ab, wie wenn sie sagen wollte, »frage nicht.« Und nun ging sie, während Botho mit Frau Nimptsch weitersprach, auf das Küchenschapp zu, kramte drin umher und kam gleich danach und völlig heitern Gesichts mit einem kleinen, in blaues Zuckerpapier genähten Buche zurück, das ganz das Aussehen hatte wie die, darin Hausfrauen ihre täglichen Ausgaben aufschreiben. Dazu diente das Büchelchen denn auch wirklich, und zugleich zu Fragen, mit denen sich Lene, sei es aus Neugier oder gelegentlich auch aus tieferem Interesse, beschäftigte. Sie schlug es jetzt auf und wies auf die letzte Seite, drauf Bothos Blick sofort der dick unterstrichenen Überschrift begegnete, »Was zu wissen Not tut.« »Alle tausend, Lene, das klingt ja wie Traktätchen oder Lustspieltitel.« »Ist auch so was, lies nur weiter.« Und nun las er, »Wer waren die beiden Damen auf dem Korso? Ist es die Ältere oder ist es die Junge? Wer ist Pitt? Wer ist Serge? Wer ist Gaston?« Botho lachte. »Wenn ich dir das alles beantworten soll, Lene, so bleibe ich bis morgen früh.« Ein Glück, dass Frau Dörr bei dieser Antwort fehlte, sonst hätte es eine neue Verlegenheit gegeben. Aber die sonst so flinke Freundin, flink wenigstens, wenn es sich um den Baron handelte, war noch nicht wieder zurück, und so sagte denn Lene, »Gut, so will ich mich handeln lassen. Und meinetwegen denn von den zwei Damen ein andermal. Aber was bedeuten die fremden Namen? Ich habe schon neulich danach gefragt, als du die Tüte brachtest, aber was du da sagtest, war keine rechte Antwort, nur so halb. Ist es ein Geheimnis? Nein. Nun denn, sage.« »Gern, Lene. Diese Namen sind bloß Necknamen.« »Ich weiß, das sagtest du schon. Also Namen, die wir uns aus Bequemlichkeit beigelegt haben, mit und ohne Beziehung, je nachdem.« »Und was heißt Pitt?« »Pitt war ein englischer Staatsmann.« »Und ist dein Freund auch einer?« »Um Gottes Willen!« »Und Serge?« »Das ist ein russischer Vorname, den ein Heiliger und viele russische Großfürsten führen, die aber nicht Heilige zu sein brauchen, nicht wahr?« »Und Gaston?« »Ist ein französischer Name. Ja, dessen entsinne ich mich. Ich habe mal als ganz junges Ding, ich war noch nicht eingesegnet, ein Stück gesehen, der Mann mit der eisernen Maske. Und der mit der Maske, der hieß Gaston. Und ich weinte jämmerlich.« »Und jetzt lachst du, wenn ich dir sage, Gaston bin ich.« »Nein, ich lache nicht. Du hast auch eine Maske.« Botho wollte Scherz und ernsthaft das Gegenteil versichern, aber Frau Dörr, die gerade wieder eintrat, schnitt das Gespräch ab, indem sie sich entschuldigte, dass sie so lange habe warten lassen, aber eine Bestellung sei gekommen und sie habe rasch noch einen Begräbniskranz flechten müssen. »Einen großen oder einen kleinen?« fragte die Nimptsch, die gern von Begräbnissen sprach und eine Passion hatte, sich von allem Dazugehörigen erzählen zu lassen. »Nu«, sagte die Dörr, »es war ein Mittelscher, kleine Leute, Efeu mit Azalie.« »Jott«, fuhr die Nimptsch fort, »alles ist jetzt für Efeu mit Azalie, bloß ich nicht. Efeu ist ganz gut, wenn er aufs Grab kommt und alles so grün und dicht einspinnt, dass das Grab seine Ruhe hat und der darunter liegt auch. Aber Efeu einen Kranz, das ist nicht richtig. Zu meiner Zeit, da nahmen wir immer Tellen, gelbe oder halbgelbe, und wenn es ganz was Feines sein sollte, dann nahmen wir rote oder weiße und machten Kränze daraus oder auch bloß einen und hingen ihn ans Kreuz. Und da hing er dann den ganzen Winter, und wenn der Frühling kam, da hing er noch, und manche hingen noch länger. Aber so mit Efeu oder Azalie, das ist nichts. Und warum nicht? Darum nicht, weil es nicht lange dauert. Und ich denke mir immer, je länger der Kranz oben hängt, desto länger denkt der Mensch auch an seinen Toten unten, und mitunter auch eine Witwe, wenn sie nicht zu jung ist. Und das ist es, warum ich für Immortelle bin, gelbe oder rote oder auch weiße, und kann ja jeder einen anderen Kranz zuhängen, wenn er will. Aber der Immortellige, das ist der Richtige.« »Mutter«, sagte Lene, »du sprichst wieder so viel von Grab und Kranz.« »Ja, Kind, jeder spricht, woran er denkt. Und denkt einer an Hochzeit, dann redet er von Hochzeit, und denkt einer an Begräbnis, dann redet er von Grab. Und ich habe nicht mal angefangen, von Grab und Kranz zu reden. Frau Dörr hat angefangen, was auch ganz recht war. Und ich spreche bloß immer davon, weil ich immer eine Angst habe und immer denke, ja, wer wird dir mal einen bringen? Ach, Mutter.« »Ja, Lene, du bist gut, du bist ein gutes Kind. Aber der Mensch denkt und Gott lenkt und heute rot und morgen tot. Und du kannst sterben so gut wie ich jeden Tag, den Gott werden lässt, wenn ich es auch nicht glaube. Und Frau Dörr kann auch sterben oder wohnt denn, wenn ich sterbe, vielleicht woanders oder ich wohne woanders und bin vielleicht eben erst eingezogen. Ach, meine liebe Lene, man hat nichts sicher, gar nichts, auch nicht mal einen Kranz aufs Grab. Doch, doch, Mutter Nimptsch, sagte Botho, den haben Sie sicher. Na, na, Herr Baron, wenn es man wahr ist. Und wenn ich in Petersburg bin oder in Paris und ich höre, dass meine alte Frau Nimptsch gestorben ist, dann schicke ich einen Kranz. Und wenn ich in Berlin bin oder in der Nähe, dann bringe ich ihn selber. Der alten Gesicht verklärte sich ordentlich vor Freude. Na, das ist ein Wort, Herr Baron. Und da habe ich doch nur meinen Kranz aufs Grab und ist mir lieb, dass ich ihn habe. Denn ich kann die kahlen Gräber nicht leiden, die so aussehen wie ein Waisenhaus, Kirchhof oder für die Gefangenen oder noch schlimmer. Aber nun mach einen Tee, Lene. Das Wasser kocht und bullert schon. Und Erdbeeren und Milch sind auch da. Und auch saure. Jott, den armen Herrn Baron muss ja auch schon ganz jämlich sein. Immer angucken macht hungrig. So viel weiß ich auch noch. Ja, Frau Dörr, man hat ja doch auch mal seine Jugend gehabt. Und wenn es auch lange her ist. Aber die Menschen waren damals so wie heute. Frau Nimptsch, die heute ihren Redetag hatte, philosophierte noch eine Weile weiter, während Lene das Abendbrot auftrug und Botho seine Neckereien mit der guten Frau Dörr fortsetzte. Das sei gut, dass sie den Staatshut zu rechter Zeit zu Bette gebracht habe. Der sei für Kroll oder fürs Theater, aber nicht für den Wilmersdorfer Pedenhaufen. Wo sie den Hut denn eigentlich her habe? Solchen Hut habe keine Prinzessin, und er habe so was Kleidsames überhaupt noch gar nicht gesehen. Er wolle nicht von sich selber reden, aber ein Prinz hätte sich darin vergaffen können. Die gute Frau hörte wohl heraus, dass er sich einen Spaß mache. Trotzdem sagte sie, ja, wenn der mal anfängt, dann ist er so forsch und fein, dass ich mitunter gar nicht weiß, wo er's her hat. Alltags ist nicht viel mit ihm, aber mit eins ist er wie vertauscht und gar nicht mehr derselbe. Und ich sage dann immer, es ist am Ende doch was mit ihm, und er kann es man bloß nicht so zeigen. So plauderte man beim Tee, bis 10 Uhr heran war. Dann brach Botho auf, und Lene und Frau Dörr begleiteten ihn durch den Vorgarten bis an die Gartentür. Als sie hier standen, erinnerte die Dörr daran, dass man das Vielliebchen noch immer vergessen habe. Botho schien aber die Mahnung überhören zu wollen und betonte nur nochmals, wie hübsch der Nachmittag gewesen sei. »Wir müssen öfter so gehen, Lene, und wenn ich wiederkomme, dann überlegen wir, wohin. Oh, ich werde schon etwas finden, etwas Hübsches und Stilles und recht weit und nicht so bloß über Feld.« »Und dann nehmen wir Frau Dörr wieder mit«, sagte Lene, »oder bitten Sie darum, nicht wahr, Botho?« »Gewiss, Lene, Frau Dörr muss dabei sein. Ohne Frau Dörr geht es nicht.« »Ach, Herr Baron, das kann ich ja gar nicht annehmen, das kann ich ja gar nicht verlangen.« »Doch, liebe Frau Dörr«, lachte Botho, »Sie können alles verlangen, eine Frau wie Sie.« Und damit trennte man sich. Ende des 10. Kapitels. 11. Kapitel. Die Landpartie, die man nach dem Wilmersdorfer Spaziergange verabredet oder wenigstens geplant hatte, war nun auf einige Wochen hin das Lieblingsgespräch, und immer wenn Botho kam, überlegte man, wohin. Alle möglichen Plätze wurden erwogen, Erkner und Kranichberge, Schwilow und Baumgartenbrück, aber alle waren immer noch zu besucht, und so kam es, dass Botho schließlich Hankels Ablage nannte, von dessen Schönheit und Einsamkeit er wahre Wunderdinge gehört habe. Lene war einverstanden. ihr lag nur daran, mal hinauszukommen und in Gottes freier Natur, möglichst fern von dem großstädtischen Getreibe, mit dem geliebten Manne zusammen zu sein. Wo war gleichgültig. Der nächste Freitag wurde zu der Partie bestimmt. Abgemacht. Und nun fuhren sie mit dem Görlitzer Nachmittagszuge nach Hankels Ablage hinaus, wo sie Nachtquartier nehmen und den anderen Tag in aller Stille zubringen wollten. Der Zug hatte nur wenige Wagen, aber auch diese waren schwach besetzt, und so kam es, dass sich Botho und Lene alleine befanden. In dem Coupé nebenan wurde lebhaft gesprochen, zugleich deutlich genug, um herauszuhören, dass es Weiterreisende waren, keine Mitpassagiere für Hankels Ablage. Lene war glücklich, reichte Botho die Hand und sah schweigend in die Wald- und Heidelandschaft hinaus. Endlich sagte sie, »Was wird aber Frau Dörr sagen, dass wir sie zu Hause gelassen?« »Sie darf es nicht erfahren.« »Mutter wird es ihr ausplaudern.« »Ja, dann steht es schlimm, und doch ließ sich's nicht anders tun. Sieh, auf der Wiese neulich, da ging es, da waren wir Mutter Wind allein.« Aber wenn wir in Hankels Ablage auch noch so viel Einsamkeit finden, so finden wir doch immer einen Wirt und eine Wirtin und vielleicht sogar einen Berliner Kellner. Und solch Kellner, der immer so still vor sich hinlacht oder wenigstens in sich hinein, den kann ich nicht aushalten, der verdirbt mir die Freude. Frau Dörr, wenn sie neben deiner Mutter sitzt oder den alten Dörr erzieht, ist unbezahlbar, aber nicht unter Menschen. Unter Menschen ist sie bloß komische Figur und eine Verlegenheit. Gegen fünf hielt der Zug an einem Waldrande. Wirklich, niemand außer Botho und Lene stiegen aus, und beide schlenderten jetzt behaglich und unter häufigem Verweilen auf ein Gasthaus zu, das in etwa 10 Minuten Entfernung von dem kleinen Stationsgebäude hart an der Spree seinen Platz hatte. Dies Etablissement, wie sich's auf einem schiefstehenden Wegweiser nannte, war ursprünglich ein bloßes Fischerhaus gewesen, das sich erst sehr allmählich und mehr durch An- als Umbau in ein Gasthaus verwandelt hatte. Der Blick über den Strom aber hielt für alles, was sonst vielleicht fehlen mochte, schadlos und ließ das glänzende Renommee, dessen sich diese Stelle bei allen Eingeweihten erfreute, keinen Augenblick als übertrieben erscheinen. Auch Lene fühlte sich sofort angeheimelt und nahm in einer verandaartig vorgebauten Holzhalle Platz, deren eine Hälfte von dem Gezweig einer alten, zwischen Haus und Ufer stehenden Ulme verdeckt wurde. »Hier bleiben wir«, sagte sie, »sieh doch nur die Kähne, 2, 3, und dort weiter hinauf kommt eine ganze Flotte.« »Ja, das war ein glücklicher Gedanke, der uns hierher führte. Sieh doch nur, wie sie drüben auf dem Kahne hin und her laufen und sich gegen die Ruder stemmen. Und dabei alles so still. O mein einziger Botho, wie schön ist das und wie gut ich dir bin.« Botho freute sich, Lene so glücklich zu sehen. Etwas Entschlossenes und beinahe Herbes, das sonst in ihrem Charakter lag, war wie von ihr genommen und einer ihr sonst fremden Gefühlsweichheit gewichen, und dieser Wechsel schien ihr selber unendlich wohl zu tun. Nach einer Weile kam der sein Etablissement, schon von Vater und Großvater her innehabende Wirt, um nach den Befehlen der Herrschaften zu fragen, vor allem auch, ob sie zu Nacht bleiben würden, und bat, als diese Frage bejaht worden war, über ihr Zimmer Beschluss fassen zu wollen. Es ständen ihnen mehrere zur Verfügung, unter denen die Giebelstube wohl die beste sein würde. Sie sei zwar niedrig, aber sonst groß und geräumig und hätte den Blick über die Spree bis an die Müggelberge. Der Wirt ging nun, als sein Vorschlag angenommen war, um die nötigen Vorbereitungen zu treffen, und Botho und Lene waren nicht nur wieder allein miteinander, sondern genossen auch das Glück dieses Alleinseins in vollen Zügen. Auf einem der herabhängenden Ulmenzweige wiegte sich ein in einem niedrigen Nachbargemische nistender Fink, Schwalben fuhren hin und her, und zuletzt kam eine schwarze Henne mit einem langen Gefolge von Entenküken an der Veranda vorüber und stolzierte gravitätisch auf einen weit in den Fluss hineingebauten Wassersteg zu. Mitten auf diesem Steg aber blieb die Henne stehen, während sich die Küken ins Wasser stürzten und fortschwammen. Lene sah eifrig dem allem zu. Sieh nur, Botho, wie der Strom durch die Pfähle schießt. Aber eigentlich war es weder der Steg noch die durchschießende Flut, was sie fesselte, sondern die zwei Boote, die vorn angeklettet lagen. Sie liebäugelte damit und erging sich in kleinen Fragen und Anspielungen, und erst als Botho taub blieb und durchaus nichts davon verstehen wollte, rückte sie klarer mit der Sprache heraus und sagte rundweg, dass sie gerne Wasser fahren möchte. Weiber sind doch unverbesserlich, unverbesserlich in ihrem Leichtsinn. Denk an den zweiten Ostertag, um ein Haar wär ich ertrunken, gewiss, aber das war nur das eine. Nebenher lief die Bekanntschaft mit einem stattlichen Herrn, dessen du dich vielleicht entsinnst. Er hieß Botho. Du wirst doch, denk ich, den zweiten Ostertag nicht als einen Unglückstag ansehen wollen. Da bin ich artiger und galanter. Nun, nun. Aber kannst du denn auch rudern, Lene? Freilich kann ich, und ich kann sogar steuern und ein Segel stellen. Weil ich beinahe ertrunken wäre, denkst du gering von mir und meiner Kunst. Aber der Junge war schuld, und ertrinken kann am Ende jeder. Und dabei ging sie von der Veranda her den Steg entlang auf die zwei Boote zu, deren Segel eingerefft waren, während ihre Wimpel mit angesticktem Narben oben an der Mastspitze flatterten. »Welches nehmen wir?« sagte Botho. »Die Forelle oder die Hoffnung?« »Natürlich die Forelle. Was sollen wir mit der Hoffnung?« Botho hörte wohl heraus, dass dies von Lene mit Absicht und um zu sticheln gesagt wurde, denn so fein sie fühlte, so verleugnete sie doch nie das an kleinen Spitzen gefallen findende Berliner Kind. Er verzieh ihr aber dies Spitzige, schwieg und war ihr beim Einsteigen behilflich. Dann sprang er nach. Als er gleich darauf das Boot losketteln wollte, kam der Wirt und brachte Jackett und Plaid, weil es bei Sonnenuntergang kalt würde. Beide dankten, und in Kürze waren sie mitten auf dem Strom, der hier durch Inseln und Landzungen eingeengt keine 300 Schritte breit sein mochte. Lene tat nur dann und wann einen Schlag mit dem Ruder, aber auch diese wenigen Schläge reichten schon aus, sie nach einer kleinen Weile bis an eine hoch im Gras stehende, zugleich als Schiffswerft dienende Wiese zu führen, auf der in einiger Entfernung von ihnen ein Spreekahn gebaut und alte, leckgewordene Kähne kalfatert und geteert wurden. »Dahin müssen wir«, jubelte Lene, während sie Botho mit sich fortzog. Aber ehe sie beide an die Schiffsbaustelle heran waren, hörte das Hämmern der Zimmermannsaxt auf und das beginnende Läuten der Glocke verkündete, dass Feierabend sei. So bogen sie den 100 Schritt von der Werft in einen Pfad ein, der schräg über die Wiese hin auf einen Kiefernwald zuführte. Die roten Stämme desselben glühten prächtig im Widerschein der schon tiefstehenden Sonne, während über den Kronen ein bläulicher Nebel lag. »Ich möchte dir einen recht schönen Strauß pflücken«, sagte Botho, während er Lene bei der Hand nahm. »Aber sieh nur, die reine Wiese, nichts als Gras und keine Blume, nicht eine.« »Doch, die Hülle und Fülle, du siehst nur keine, weil du zu anspruchsvoll bist. Und wenn ich es wäre, so wäre ich es bloß für dich. Oh, keine Ausflüchte, du wirst sehen, ich finde welche.« Und sich niederbückend suchte sie nach rechts und links hin und sagte, »Sieh nur, hier und da und hier wieder. Es stehen hier mehr als in Dörrs Garten. Man muss nur ein Auge dafür haben.« Und so pflückte sie behend und emsig, zugleich allerlei Unkraut und Grashalme mit ausreißend, bis sie nach ganz kurzer Zeit eine Menge Brauchbares und Unbrauchbares in Händen hatte. Währenddem waren sie bis an eine seit Jahr und Tag leerstehende Fischerhütte gekommen, vor der auf einem mit Kienäpfeln überstreuten Sandstreifen, denn der Wald stieg unmittelbar dahinter an, ein umgestülpter Kahn lag. »Der kommt uns zu Pass«, sagte Botho, »hier wollen wir uns setzen, du musst ja müde sein.« »Und nun lass sehen, was du gepflückt hast.« »Und ich werde mich auf den Botaniker hin ausspielen müssen.« »Gib her.« »Das ist Ranunkel, und das ist Mäuseohr, und manche nennen es auch falsches Vergissmeinnicht.« »Hörst du, falsches?« »Und das hier mit dem gezackten Blatt, das ist Araxacum, unsere gute alte Butterblume, woraus die Franzosen Salat machen, nun meinetwegen. Aber Salat und Bouquet ist ein Unterschied.« »Gib nur wieder her«, lachte Lene, »du hast kein Auge für diese Dinge, weil du keine Liebe dafür hast. Und Auge und Liebe gehören immer zusammen. Erst hast du der Wiese die Blumen abgesprochen, und jetzt, wo sie da sind, willst du sie nicht als richtige Blumen gelten lassen. Es sind aber Blumen und noch dazu sehr gute. Was gilt die Wette, dass ich dir etwas Hübsches zusammenstelle?« »Nun, da bin ich doch neugierig, was du wählen wirst.« »Nur solche, denen du selber zustimmst. Und nun lass uns anfangen. Hier ist Vergissmeinnicht, aber kein Mäuseohr Vergissmeinnicht, will sagen kein falsches, sondern ein echtes. Zugestanden?« »Ja.« »Und das hier ist Ehrenpreis, eine feine kleine Blume. Die wirst du doch auch wohl gelten lassen, da frag ich gar nicht erst. Und diese große rotbraune, das ist Teufelsabbiss und eigens für dich gewachsen. Ja, lache nur. Und das hier«, und sie bückte sich nach ein paar gelben Blumenköpfchen, die gerade vor ihr auf der Sandstelle blühten, »das sind Immortellen.« »Immortellen«, sagte Botho, »die sind ja die Passion der alten Frau Nimptsch. Natürlich, die nehmen wir, die dürfen nicht fehlen. Und nun binde nur das Sträußchen zusammen.« »Gut, aber womit?« »Wir wollen es lassen, bis wir eine Binse finden.« »Nein, so lange will ich nicht warten. Und ein Binsenhalm ist mir auch nicht gut genug, ist zu dick und zu grob. Ich will was Feines. Weißt du, Lene, du hast so schönes, langes Haar, reiß eins aus und flicht den Strauß damit zusammen.« »Nein«, sagte sie bestimmt. »Nein, warum nicht, warum nein?« »Weil das Sprichwort sagt, Haar bindet. Und wenn ich es um den Strauß binde, so bist du mitgebunden.« »Ach, das ist Aberglauben, das sagt Frau Dörr.« »Nein, die alte Frau sagt es, und was die mir von Jugend auf gesagt hat, auch wenn es wie Aberglauben aussah, das war immer richtig. Nun, meinetwegen, ich streite nicht. Aber ich will kein ander Band um den Strauß als ein Haar von dir, und du wirst doch nicht so eigensinnig sein und mir's abschlagen.« Sie sah ihn an, zog ein Haar aus ihrem Scheitel und wand es um den Strauß. Dann sagte sie, »Du hast es gewollt. Hier, nimm es. Nun bist du mitgebunden.« Er versuchte zu lachen, aber der Ernst, mit dem sie das Gespräch geführt und die letzten Worte gesprochen hatte, war doch nicht ohne Eindruck auf ihn geblieben. »Es wird kühl«, sagte er nach einer Weile. »Der Wirt hatte recht, ihr Jackett und Plaid nachzubringen. Komm, lass uns aufbrechen.« Und so gingen sie wieder auf die Stelle zu, wo das Boot lag, und eilten sich, über den Fluss zu kommen. Jetzt erst im Rückfahren sahen sie, wie malerisch das Gasthaus dalag, dem sie mit jedem Ruderschlage näher kamen. Eine hohe, groteske Mütze, so saß das Schilfdach auf dem niedrigen Fachwerkbau, dessen vier kleine Frontfenster sich eben zu erhellen begannen. Und im selben Augenblicke wurden auch ein paar Windlichter in die Veranda getragen, und durch das Gezweige der alten Ulme, das im Dunkel einem fantastischen Gitterwerke glich, blitzten allerlei Lichtstreifen über den Strom hin. Keiner sprach, jeder aber hing seinem Glück und der Frage nach, wie lange das Glück noch dauern werde. Ende des 11. Kapitels. 12. Kapitel. Es dunkelte schon, als sie landeten. »Lass uns diesen Tisch nehmen«, sagte Botho, während sie wieder unter die Veranda traten. »Hier trifft dich kein Wind, und ich bestelle dir einen Grog oder Glühwein, nicht wahr? Ich sehe ja, du hast es kalt.« Er schlug ihr noch allerlei anderes vor, aber Lene bat, auf ihr Zimmer gehen zu dürfen. Wenn er dann komme, sei sie wieder munter. Sie sei nur angegriffen und brauche nichts, und wenn sie nur Ruhe habe, so wird es vorübergehen. Damit verabschiedete sie sich und stieg in die mittlerweile hergerichtete Giebelstube hinauf, begleitet von der in durchaus irrigen Vermutungen befangenen Wirtin, die sofort neugierig fragte, was es denn eigentlich sei, und einer Antwort unbedürftig im selben Augenblicke fortfuhr, ja, das sei so bei jungen Frauen, das wisse sie von sich selber. Und ehe ihr Ältester geboren wurde, jetzt habe sie schon 4 und eigentlich 5, aber der Mittelste sei zu früh gekommen und gleich tot, da hätte sie's auch gehabt. Es flög einen so an und sei dann wie zum Sterben. Aber eine Tasse Melissentee, das heißt Klostermelisse, da fiele es gleich wieder ab, und man sei mit eins wieder wie ein Fisch im Wasser und ordentlich aufgekratzt und fidel und ganz zärtlich. »Ja, ja, gnädige Frau, wenn erst so 4 um einen rumstehen, ohne dass ich den kleinen Engel mitrechne.« Lene bezwang nur mit Mühe ihre Verlegenheit und bat, um wenigstens etwas zu sagen, um etwas Melissentee, Klostermelisse, wovon sie auch schon gehört habe. Während oben in der Giebelstube dies Gespräch geführt wurde, hatte Botho Platz genommen, aber nicht innerhalb der windgeschützten Veranda, sondern an einem urwüchsigen Brettertisch, der in Front derselben auf 4 Pfählen aufgenagelt war und einen freien Blick hatte. Hier wollte er sein Abendbrot einnehmen. Er bestellte sich denn auch ein Fischgericht, und als der Schlei mit Dill, wofür das Wirtshaus von alter Zeit her ein Renommee hatte, aufgetragen wurde, kam der Wirt, um zu fragen, welchen Wein der Herr Baron, er gab ihm diesen Titel auf gut Glück hin, beföhle. »Nun, ich denke«, sagte Botho, »zu dem delikaten Schleib passt am besten ein Brauneberger oder sagen wir lieber ein Rüdesheimer. Und zum Zeichen, dass er gut ist, müssen Sie sich zu mir setzen und bei Ihrem eigenen Weine mein Gast sein.« Der Wirt verbeugte sich unter Lächeln und kam bald danach mit einer angestaubten Flasche zurück, während die Magd, eine hübsche Wendin in Friesrock und schwarzem Kopftuch, auf einem Tablett die Gläser brachte. »Nun lassen Sie sehen«, sagte Botho. »Die Flasche verspricht alles mögliche Gute. Zu viel Staub und Spinnweb ist allemal verdächtig, aber diese hier, ah, superb, das ist 70er, nicht wahr? Und nun lassen Sie uns anstoßen. Ja, auf was? Auf das Wohl von Hankels Ablage.« Der Wirt war augenscheinlich entzückt, und Botho, der wohl sah, welchen guten Eindruck er machte, fuhr deshalb in dem ihm eigenen leichten und leutseligen Tone fort. »Ich finde es reizend hier, und nur eines lässt sich gegen Hankels Ablage sagen, der Name.« »Ja«, bestätigte der Wirt, »der Name, der lässt viel zu wünschen übrig und ist eigentlich ein Malheur für uns. Und doch hat es eine Richtigkeit damit. Hankels Ablage war nämlich wirklich eine Ablage, und so heißt es denn auch so.« »Gut, aber das bringt uns nicht weiter. Warum hieß es Ablage? Was ist Ablage?« »Nun, wir könnten auch sagen, Aus- und Einladestelle. Das ganze Stück Land hier herum«, und er wies nach rückwärts, »war nämlich immer ein großes Dominium und hieß unter dem alten Fritzen und auch früher schon unter dem Soldatenkönige die Herrschaft Wusterhausen. Und es gehörten wohl an die 30 Dörfer dazu, samt Forst und Heide. Nun sehen Sie, die 30 Dörfer, die schaffen natürlich was und brauchten was. Oder was dasselbe sagen will, sie hatten Ausfuhr und Einfuhr, und für beides brauchten sie von Anfang an einen Hafen oder Stapelplatz, und konnte nur noch zweifelhaft sein, welche Stelle man dafür wählen würde. Da wählten sie diese hier, diese Bucht wurde Hafen, Stapelplatz, Ablage, für alles, was kam und ging, und weil der Fischer, der damals hier wohnte, beiläufig mein Ahnherr, Hankel hieß, so hatten wir eine Hankelsablage.« »Schade«, sagte Botho, »dass man's nicht jedem so rund und nett erklären kann.« Und der Wirt, der sich hierdurch ermutigt fühlen mochte, wollte fortfahren. Ehe er aber noch beginnen konnte, hörte man einen Vogelschrei hoch oben in den Lüften, und als Botho neugierig hinaufsah, sah er, dass zwei mächtige Vögel, kaum noch erkennbar, im Halbdunkel über der Wasserfläche hinschwebten. Waren das wilde Gänse? Nein, Reiher. Die ganze Forst hier herum ist Reiherforst. Überhaupt ein rechter Jagdgrund, Schwarzwild und Damwild in Massen, und in dem Schilf und Rohr hier Enten, Schnepfen und Bekassinen.« »Entzückend«, sagte Botho, indem sich der Jäger regte. »Wissen Sie, dass ich Sie beneide? Was tut schließlich der Name? Enten, Schnepfen, Bekassinen. Es überkommt einen eine Lust, so dass man's auch so gut haben möchte. Nur einsam muss es hier sein, zu einsam.« Der Wirt lächelte vor sich hin, und Botho, dem es nicht entging, wurde neugierig und sagte, »Sie lächeln, aber ist es nicht so? Seit einer halben Stunde höre ich nichts als das Wasser, das unter dem Steg hingluckst, und in diesem Augenblick oben den Reiherschrei. Das nenne ich einsam, so hübsch es ist. Und dann und wann ziehen ein paar große Spreekähne vorüber, aber alle sind einander gleich oder sehen sich wenigstens ähnlich, und eigentlich ist jeder wie ein Gespensterschiff. Eine wahre Totenstille.» «Gewiss», sagte der Wirt, «aber doch alles nur, solange es dauert.» «Wie das?» «Ja», wiederholte der Gefragte, «solange es dauert. Sie sprechen von Einsamkeit, Herr Baron, und tagelang ist es auch wirklich einsam hier, und es können auch Wochen werden. Aber kaum, dass das Eis bricht und das Frühjahr kommt, so kommt auch schon Besuch, und der Berliner ist da.» «Wann kommt er?» «Unglaublich früh. Oculi, da kommen Sie. Sehen Sie, Herr Baron, wenn ich, der ich doch ausgewettert bin, immer noch drin in der Stube bleibe, weil der Ostwind pustet und die Märzensonne sticht, setzt sich der Berliner schon ins Freie, legt seinen Sommerüberzieher über den Stuhl und bestellt eine weiße. Denn so wie nur die Sonne scheint, spricht der Berliner von schönem Wetter. Ob in jedem Windzug eine Lungenentzündung oder Diphtheritis sitzt, ist ihm egal. Er spielt dann am liebsten mit Reifen, einige sind auch für Boccia, und wenn sie dann abfahren, ganz gedunsen von der Prallsonne, dann tut mir mitunter das Herz weh, denn keiner ist darunter, dem nicht wenigstens am anderen Tage die Haut abschülbert.» Botho lachte. «Ja, die Berliner. Wobei mir übrigens einfällt, ihre Spree hier herum muss ja auch die Gegend sein, wo die Ruderer und Segler zusammenkommen und ihre Regatten haben.» «Gewiss», sagte der Wirt, «aber das will nicht viel sagen. Wenn's viele sind, dann sind es 50 oder vielleicht auch mal 100. Und dann ruht es wieder und ist auf Wochen und Monate hin mit dem ganzen Wassersport vorbei. Nein, die Clubleute, das ist vergleichsweise bequem, das ist zum Aushalten. Aber wenn dann im Juni die Dampfschiffe kommen, dann ist es schlimm. Und dann bleibt es so den ganzen Sommer über oder doch eine lange, lange Weile.» «Glaub's», sagte Botho, «dann trifft jeden Abend ein Telegramm ein, morgen früh 9 Uhr Ankunft auf Spreedampfer Alsen, Tagespartie 240 Personen. Und dann folgen die Namen derer, die's arrangiert haben. Einmal geht das, aber die Länge hat's die Qual. Denn wie verläuft eine solche Partie? Bis dunkel werden sind sie draußen in Wald und Wiese, dann aber kommt das Abendbrot und dann tanzen sie bis um 11. Nun werden sie sagen, das ist nichts Großes und wäre auch nichts Großes, wenn der andere Tag ein Ruhetag wäre. Aber der zweite Tag ist wieder erste und der dritte ist wieder zweite. Jeden Abend um 11 dampft ein Dampfer mit 240 Personen ab und jeden Morgen um 9 ist ein Dampfer mit ebenso viel Personen wieder da. Und inzwischen muss doch aufgeräumt und alles wieder klar gemacht werden. Und so vergeht die Nacht mit Lüften, Putzen und Scheuern. Und wenn die letzte Klinke wieder blank ist, ist auch das nächste Schiff schon wieder heran. Natürlich hat alles auch sein Gutes, und wenn man um Mitternacht Kasse zählt, so weiß man, wofür man sich gequält hat. Von nichts kommt nichts, sagt das Sprichwort, und hat auch ganz recht. Und wenn ich alle die Maibohlen auffüllen sollte, die hier schon getrunken sind, so müsste ich mir ein Heidelberger Fass anschaffen. Es bringt was ein, gewiss, und ist alles schön und gut. Aber dafür, dass man vorwärts kommt, kommt man doch auch rückwärts und bezahlt mit dem Besten, was man hat, mit Leben und Gesundheit. Denn was ist das Leben ohne Schlaf?» «Wohl, ich sehe schon», sagte Botho, «kein Glück ist vollkommen. Aber dann kommt der Winter und dann schlafen sie wie 7 Dechse. Ja, wenn nicht gerade Silvester oder Dreikönigstag oder Fastnacht ist. Und die sind öfter, als der Kalender sagt. Da sollten sie das Leben hier sehen. Wenn sie von 10 Dörfern her zu Schlitten oder Schlittschuh in dem großen Saal, den ich angebaut habe, zusammenkommen. Dann sieht man kein großstädtisch Gesicht mehr und die Berliner lassen einen in Ruh. Aber der Großknecht und die junge Magd, die haben dann ihren Tag. Da sieht man Otterfellmützen und Manchesterjacken mit silbernen Buckelknöpfen und allerlei Soldaten, die gerade auf Urlaub sind, sind mit dabei. Schwetterdragoner und Fürstenwalder Ulanen oder wohl gar Potsdamer Husaren. Und alles ist eifersüchtig und streitlustig und man weiß nicht, was ihnen lieber ist, das Tanzen oder das Krakeelen. Und bei dem kleinsten Anlass stehen die Dörfer gegeneinander und liefern sich ihre Parteien. Und so toben und lärmen sie die ganze Nacht durch und ganze Pfannkuchenberge verschwinden. Und erst beim Morgengrauen geht es über das Stromeis oder den Schnee hin wieder nach Hause. Da sehe ich freilich, lachte Botho, dass sich von Einsamkeit und Totenstille nicht gut sprechen lässt. Ein Glück nur, dass ich von allem dem nicht gewusst habe, sonst hätte ich gar nicht den Mut gehabt und wäre fortgeblieben. Und das wäre mir doch leid gewesen, einen so hübschen Fleck Erde gar nicht gesehen zu haben. Aber sie sagten vorhin, was ist Leben ohne Schlaf? Und ich fühle, dass sie recht haben. Ich bin müde, trotz früher Stunde. Das macht, glaube ich, die Luft und das Wasser. Und dann muss ich doch auch sehen, ihre liebe Frau hat sich so bemüht. Gute Nacht, Herr Wirt. Ich hab mich verplaudert. Und damit stand er auf und ging auf das stillgewordene Haus zu. Lene, die Füße schräg auf dem herangerückten Stuhl, hatte sich aufs Bett gelegt und eine Tasse von dem Tee getrunken, den ihr der Wirtin gebracht hatte. Die Ruhe und Wärme taten ihr wohl. Der Anfall ging vorüber, und sie hätte schon nach kurzer Zeit wieder in die Veranda hinuntergehen und an dem Gespräche, das Botho mit dem Wirte führte, teilnehmen können. Aber ihr war nicht gesprächig zu Sinn, und so stand sie nur auf, um sich in dem Zimmer umzusehen, für das sie bis dahin kein Auge gehabt hatte. Und wohl verlohnte sich's. Die Balkenlagen und Lehmwände hatte man aus alter Zeit her fortbestehen lassen, und die geweißte Decke hing so tief herab, dass man sie mit dem Finger berühren konnte. Was aber zu bessern gewesen war, das war auch wirklich gebessert worden. Anstelle der kleinen Scheiben, die man im Erdgeschoss noch sah, war hier oben ein großes, fast bis auf die Diele reichendes Fenster eingesetzt worden, das ganz so, wie der Wirt es geschildert, einen prächtigen Blick auf die gesamte Wald- und Wasserszenerie gestattete. Das große Spiegelfenster war aber nicht alles, was Neuzeit und Komfort hier getan hatten. Auch ein paar gute Bilder, mutmaßlich auf einer Auktion erstanden, hingen an den alten, überall Buckel und Blasen bildenden Lehmwänden umher, und just da, wo der vorgebaute Fenstergiebel nach hinten oder, was dasselbe sagen will, nach dem eigentlichen Zimmer zu, die Dachschrägung traf, standen sich ein paar elegante Toilettentische gegenüber. Alles zeigte, dass man die Fischer- und Schifferherberge mit Geflissentlichkeit beibehalten, aber sie doch zugleich auch in ein gefälliges Gasthaus für die reichen Sportsleute vom Segler- und Ruderclub umgewandelt hatte. Lene fühlte sich angeheimelt von allem, was sie sah, und begann zunächst, die rechts und links in breiter Umrahmung über den Bettständen hängenden Bilder zu betrachten. Es waren Stiche, die sie dem Gegenstande nach lebhaft interessierten, und so wollte sie gerne wissen, was es mit den Unterschriften auf sich habe. »Washington Crossing the Delaware« stand unter dem einen, »The Last Hour at Trafalgar« unter dem anderen, aber sie kam über ein bloßes Silbenentziffern nicht hinaus, und das gab ihr, so klein die Sache war, einen Stich ins Herz. weil sie sich der Kluft dabei bewußt wurde, die sie von Botho trennte. Der spöttelte freilich über Wissen und Bildung, aber sie war klug genug, um zu fühlen, was von diesem Spotte zu halten war. Dicht neben der Eingangstür, über einem Rokokotisch, auf dem rote Gläser und eine Wasserkaraffe standen, hing noch eine buntfarbige, mit einer dreisprachigen Unterschrift versehene Lithographie, «Si jeunesse savait», ein Bild, das sie sich entsann, in der Dörrschen Wohnung gesehen zu haben. Dörr liebte dergleichen. Als sie es wieder sah, fuhr sie verstimmt zusammen. Ihre feine Sinnlichkeit fühlte sich von dem Lüsternen in dem Bilde wie von einer Verzerrung ihres eigenen Gefühls beleidigt. Und so ging sie denn, den Eindruck wieder loszuwerden, bis an das Giebelfenster und öffnete beide Flügel, um die Nachtluft einzulassen. Ach, wie sie das erquickte! Dabei setzte sie sich auf das Fensterbrett, das nur zwei Handbreit über der Diele war, schlang ihren linken Arm um das Kreuzholz und horchte nach der nicht allzu entfernten Veranda hinüber. Aber sie vernahm nichts. Eine tiefe Stille herrschte. Nur in der alten Ulme ging ein Wehen und Rauschen, und alles, was eben noch von Verstimmungen ihrer Seele geruht haben mochte, das schwand jetzt hin, als sie den Blick immer eindringlicher und immer entzückter auf das vor ihr ausgebreitete Bild richtete. Das Wasser flutete leise, der Wald und die Wiese lagen im abendlichen Dämmer, und der Mond, der eben wieder seinen ersten Sichelstreifen zeigte, warf einen Lichtschein über den Strom und ließ das Zittern seiner kleinen Wellen erkennen. »Wie schön«, sagte Lene hoch aufatmend. »Und ich bin doch glücklich«, setzte sie hinzu. Sie mochte sich nicht trennen von dem Bilde. Zuletzt aber erhob sie sich, schob einen Stuhl vor den Spiegel und begann, ihr schönes Haar zu lösen und wieder einzuflechten. Als sie noch damit beschäftigt war, kam Botho. »Lene, noch auf! Ich dachte, dass ich dich mit einem Kusse wecken müsste.« »Dazu kommst du zu früh, so spät du kommst.« Und sie stand auf und ging ihm entgegen. »Mein einziger Botho, wie lange du bleibst, und das Fieber und der Anfall ist vorüber, und ich bin wieder munter, seit einer halben Stunde schon, und ebenso lange habe ich dich erwartet.« Und sie zog ihn mit sich fort an das noch offenstehende Fenster. Sieh nur, ein armes Menschenherz, soll ihm keine Sehnsucht kommen bei solchem Anblick. Und sie schmiegte sich an ihn und blickte, während sie die Augen schloss, mit einem Ausdruck höchsten Glückes zu ihm auf. Ende des 12. Kapitels.